Wie anders, Gretchen, wird dir's, als du noch voll Unschuld hier zum Altar tratst, aus dem vergriffenen Büchelchen Gebete leitest, halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen. Gretchen, wo steht dein Kopf? In deinem Herzen welche Missetat? Betst du für deiner Mutter Seele, die durch dich zur langen, langen Pein hinüberschlief? Auf deiner Schwelle wessen Blut und unter deinem Herzen regt sich's nicht quillend schon und ängstet dich und sich mit ahnungsvoller Gegenwart? Weh, weh, wär ich der Gedanken los, die mir herüber und hinübergehen wider mich. Grimm, fass dich! Wär ich hier weg? Mir wird so eng. Die Mauern, Pfeiler befangen mich. Das Gewölbe drängt mich. Luft! Ihr Antlitz wenden die Verklärte von dir ab. Die Hände dir zu reichen, schauert's den Reinen.